Und damit begrüße ich euch, liebe Cineasten. Wir besprechen heute die Filmografie von Nicolas Cage. Ich war großartig. In dieser Aufnahme werden wir random über Nicolas Cage-Filme reden, sprich Filme, in der er eine Rolle hatte. Der Lotze wird gleich einen Film nennen. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn gesehen habe, weil ich habe noch nicht alle Nicolas Cage-Filme gesehen. Und es geht hier auch schließlich um Filme in dieser Aufnahme. Und Lotze, bitte nenne doch mal einen Nicolas Cage-Film, egal wie alt er ist, den du an dieser Stelle besprechen möchtest. Okay, dann fange ich mal direkt mit einem Klassiker der Cage-Filme an. Und zwar Conair. Conair ist bei mir jetzt ein bisschen länger her. Er ist Amerikaner, er war bei der Army. Er hat jemanden totgeprügelt, zumindest schwer verletzt und kommt dafür ins Gefängnis. Und das Ding ist halt, dass er, ich meine, am Anfang hat er sich sogar verteidigt oder sowas, aber er ist halt der Gute in dem Film, obwohl er halt in dem Knast sitzt und er revidiert sich und er möchte unbedingt rausgehen. Und an dem Tag, an dem er entlassen werden soll, findet halt ein Gefangenentransport statt, daher auch Con Air. Und da sind einfach mal die übelsten Verbrecher überhaupt drin, weil es, glaube ich, in ein neues Hochsicherheitsgefängnis geht. Und er soll dann, glaube ich, unterwegs gedroppt werden. War das nicht auch irgendwie, dass der Präsident da so seine Finger mit im Spiel hatte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dann verwechsel ich das gerade mit einem Film. Dann habe ich den gar nicht auf dem Schirm. Aber fahre fort mit einem Monolog, den du zu Con Air führen möchtest, weil ich weiß, dass du diesen Film sehr schätzt. Ich liebe Con Air. Con Air ist für mich einer der 90er Jahre Actionfilme überhaupt, weil du weißt, er ist überdreht. Du hast einen Hammercast drin und der Film macht einfach von vorne bis hinten Spaß, weißt du? Der eigentlich gut ist, John Cusack, meine ich, weil er für das FBI arbeitet und auch der Einzige ist, der versucht, mit Nicolas Cage im Flieger zu sprechen zwischendurch. Und du hast halt diesen Flieger und das ist die seltsamste Ansammlung von Bösewichten ever. Und der Main Guy ist John Malkovich. Ich wollte es gerade sagen, John Malkovich, das war doch einer von den Bösen in diesem Film, ne? Ja, er war Cyrus the Virus, das Genie, das quasi die Entführung der Con Air plant. Und er zieht da quasi so die Fäden. Und der Rest ist einfach eine mordsmäßig geile Ansammlung an Schauspielern, die alle auf diesem die alle auf diesem Flieger durchdrehen. Ving Rhames ist noch mit drin. Dave Chappelle. Du hast Steve Buscemi, aber der ist nicht wirklich mit bei den Bösen, sondern er spielt, glaube ich, einen Kannibalen, also einen totalen Psychopath, der da drin ist. Und das ist so der Einzige, der nicht mitmacht bei diesem Flieger-Hijacking. Danny Trejo ist noch mit drin. Also, Machete. Mache. Also du siehst nur die geilsten Schauspieler überhaupt. Die Leute, die ihn gesehen haben, wissen, dass das einfach die übertriebene, geile 90s-Action schlechthin ist. Wie der Flieger am Ende bruchlandet auf dem Las Vegas Strip und alles geht in Schutt und Asche. Und du denkst, okay, der Film ist jetzt vorbei, der Flieger ist down. Aber dann kommt noch mal eine Verfolgungsjagd, weil John Malkovich immer noch nicht down ist. Und am Ende schafft es Nicolas Cage endlich seiner Tochter den Plüschhasen zu schenken, den er für sie gekauft hatte. War das nicht auch so gewesen, dass es von diesem Film mehrere Fassungen gab? Das weiß ich gerade nicht. Weil ich kann mich erinnern, dass, oh, wie lange ist das jetzt her? 5, 6 Jahre oder so, dass ich gefreut wurde, dass da irgendwie eine längere Fassung aufgetaucht ist. Also ich habe das jetzt ganz dunkel in Erinnerung. Ich kann mich jetzt natürlich auch total irren, aber so ist es ja hier zu Lande, weil ich Doch, ich sehe gerade auf Wikipedia, es gibt eine Unrated Extended ach, Edition. Tatsache. Das ist, glaube ich, die, die ich auf DVD habe. Weil der Film war ja, sage ich jetzt mal, teilweise explizit aufgrund seiner Schusswechsel und man sah ja auch ein bisschen Blut in diesem Film. Es wird ja nicht nur geschossen. Ich glaube, am Anfang, da geht es ja mit Scheren zur Sache und Messern, als dass sie den Flieger übernehmen. Die Gefangenen haben natürlich keine Knarren bei sich. Das kommt alles erst später. Okay, also Con Air, auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm habe, aber ist mit Sicherheit vielen Menschen ein Begriff da draußen. Ich denke. Also, wenn du an Nicolas Cage Action der 90er denkst, gibt es drei große Filme. Das sind Con Air, Face Off und The Rock. Und ich finde, Con Air ist der stärkste davon, weil er einfach immer und immer wieder Spaß macht. weil er so unglaublich übertrieben ist. Wo du mir auch dann direkt die Einleitung, die Überleitung gibst zu einem Film. Ich würde einfach mal sagen, wir kommen zu einem weiteren Nicolas Cage-Film aus den 90ern. Und zwar Face Off im Körper des Feindes. Und niemand Geringeres als John fucking Hu hat in diesem Film Regie geführt. Und das Geniale an diesem Film ist eben halt, man hat so total unkonventionell Elemente in diesem Film mit einfließen lassen, was man, sag ich jetzt mal so, für damals amerikanische Actionfilme nicht so gesehen hat. Ich meine jetzt nur so die ganzen Dialoge, die ja so eher diesen asiatischen Touch haben. Und da merkt man auch ganz klar deutlich die John Woo Einflüsse. Und worum geht es eben halt in Face Off, Körper des Feindes? Es geht quasi um eine Gesichtstransplantation, wo eben halt die Rollen vertauscht werden. Also John Travolta und Nicolas Cage sind quasi auf den unterschiedlichen Seiten, aber sie aufgrund dieser Gesichtstransplantation, die in diesem Film erfolgt, wechseln quasi sie die Charaktere. Und es ist so ein geniales Miteinander. Und ich habe den Film jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Film, aber ich erinnere mich so an so krasse Dialoge und so krasse Thriller-Elemente. Und das ist so auf jeden Fall einer der Filme, wo ich sagen muss, so Nicolas Cage, Face Off, sollte man sich auf jeden Fall mal gegeben haben. Ich glaube, der hatte damals sogar eine Oscar-Nominierung. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen Oscar bekommen hat, aber ich denke mal eher nicht. Nicht, dass ich wüsste, nein. Hast du noch so den Plot so halbwegs im Kopf? Ja, es geht darum, dass Nicolas Cage ein Terrorist ist. Genau, so war das, ja. Und John Travolta fasst ihn nämlich, weil er richtig besessen von dem Fall ist. Und nachdem er ihn eigentlich geschnappt hat, ich meine, Nicolas Cage liegt im Koma im Krankenhaus, findet sich irgendwie was, dass der Plot noch nicht aufgedeckt ist. Und John Travolta soll daher undercover in einem Gefängnis ermitteln, indem er halt Nicolas Cages Identität annimmt. Und irgendwann ist er da drin und Nicolas Cage erwacht aus dem Koma, nimmt sich dann John Travoltas Gesicht und die tauschen dann die Rollen und dann geht einfach alles bergab. So, also richtig abgedreht. Und ich finde so für die damalige Zeit, so, wann war das, Mitte der 90er? 97 genau. Hat man sich da was einfallen lassen und zu Recht hat der Film auch gute Kritiken bekommen. Also das ist ein rasanter Thriller irgendwo. Und da merkt man auch, dass Cage auch, sage ich jetzt mal, nicht nur so diese Ulk-Nummern hatte. Bis dahin hatte er ja, auch wenn es Ausnahmen gab, aber überwiegend kannte man ihn bis zu dem Zeitpunkt eher als jemand, der so ein bisschen mit Ulk und Witz daherkam. Nicht immer, aber so war, denke ich mal, so bis dato das Bild in der breiten Öffentlichkeit. Siehst du das anders? Ich sehe es ein bisschen anders, ja, weil das war relativ kurz, nachdem Nicolas Cage den Oscar gewonnen hatte. Das war 95. Mhm. Und er galt lange sich als gefeierter Darsteller, als große Hoffnung Hollywoods und so weiter. Und nach dem Oscar hat er halt angefangen, diese Actionrollen zu übernehmen. Ich meine, The Rock wäre schon vor Im Körper des Feindes gewesen. Und Face Off ist durchaus so ein Film. Er ist einfach von vorne bis hinten auch übertrieben, weil er so rasant ist. Und Nicolas Cage bekommt vor allem in seiner Terroristenrolle mächtig Gelegenheit, sich auszutoben. Weil ich weiß nicht, ob du dich an den Anfang mit ihm erinnerst, wo er quasi in diesem Pfarrerkostüm ist, er reinkommt, spielt Halleluja und er dreht total durch, fängt an abzurocken zu dem Lied und grabt einer Chorsängerin an den Arsch. Genau, das ist, glaube ich, der beste Filmeintritt, den man überhaupt haben kann. Einfach Nicolas Cage 4 5 Minuten lang völlig durchdreht. Also auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Ich bin sowieso ein großer Freund von John Woo Filmen. Halten wir uns aber jetzt nicht lange im Körper des Feindes auf, sondern gehen direkt über zu welchem Film, Lotso? Ich möchte jetzt einen kleineren Film nennen, den wahrscheinlich nicht mehr allzu viele kennen werden. Okay. Und zwar ist das eine Komödie aus 1994 namens Tess und ihr Bodyguard. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den überhaupt gesehen habe, aber erzähl mal bitte. Also, ich fange mal bei Miss Daisy und die Chauffeur an. Den hast du wahrscheinlich gesehen, ne? Ja, aber auch zu lange her. Also das Prinzip ist halt, du hast eine alte Frau und jemanden, der für sie arbeitet, sie zanken sich quasi den kompletten Film über. Und Tess und ihr Bodyguard ist, finde ich, besser als Miss Daisy und ihr Chauffeur. Und du hast Nicolas Cage, der, ich glaube, beim Secret Service ist genau. Er hat aber den unzureichenden Job, dass er eine ehemalige First Lady bewachen muss, die irgendwie national total beliebt ist und jeder mag sie. Und er ist einfach nur genervt von ihr, weil er diesen Aufpasserjob hat und er meint immer nur, dafür bin ich nicht zum Geheimdienst gegangen. Und die First Lady wird von Shirley MacLaine gespielt. Ah, okay. Eine großartige Darstellerin ist einfach. Und die beiden kommen nicht aufeinander klar. Sie zanken sich dauernd, vor allem weil Nicolas Cage von seinem Job so genervt ist. Aber Shirley MacLaine weigert sich, ihn gehen zu lassen. Und Nicolas Cage sagt immer, okay, ich bin jetzt bald aus dem Job raus, dann werde ich versetzt. Das ist der Anfang, dass er quasi eine Woche vor der Versetzung steht. Und kaum soll das passieren, ruft die First Lady den Präsidenten an, um sich zu beschweren, dass er gehen muss. Der Präsident ruft Nicolas Cage an, während er auf dem Klo sitzt und brüllt ihn an, dass er den Job entweder behält oder künftig einen Präsidentenhund bewachen darf. Also ist es eher eine Komödie? Es ist definitiv eine reine Komödie. Am Ende wird das natürlich noch ein bisschen dramatisch, weil die First Lady wird entführt, nachdem sie sich ein bisschen entzweit hatten. Und es ist einfach eine sehr schöne Geschichte, wie zwei Leute quasi immer so miteinander zanken, aber du weißt eigentlich, dass sie sich eigentlich mögen und am Ende machen sie quasi Frieden miteinander und werden beste Freunde. Und ich finde einfach die Chemie zwischen Shirley MacLaine und Nicolas Cage in diesem Film großartig. Das ist jetzt nicht die tiefste Komödie, weil ich habe den Plot gerade basically beschrieben. Es ist wirklich etwas ganz Simples, aber ich finde, er macht unglaublich Spaß, ihn dann zu sehen. Ich mochte den Film. Okay, wo wir gerade bei Komödien mit Nicolas Cage sind, bleiben wir bei einer Komödie mit Nicolas Cage. Ich würde nämlich jetzt hier an dieser Stelle einen Spike Jonze Film nennen, in der Nicolas Cage sogar eine Doppelrolle hat. Und zwar ist die Rede hier vom 2002 erschienenen Adaption. Ich glaube, den hast du jetzt nicht gesehen. Nein, das ist einer der wenigen, die ich nicht gesehen habe. Okay, es geht eigentlich darum, Nicolas Cage spielt hier einen Drehbuchautor. Und das Lustige ist, weil es ja ein Spike Jonze Film ist, der Film hat quasi am Anfang direkt eine Szene, aber die ist nicht relevant für den Plot, wo sie quasi am Set von Being John Malkovich sind. Das ist ganz witzig, weil der Film ja 98 gedreht wurde. Und da haben sie dann wirklich auch so richtig, ich weiß auch gar nicht, ob das so original die Setting-Aufnahmen sind. Auf jeden Fall, es wirkt dementsprechend. Und da versucht er nämlich eben halt so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und hat eben halt auch viele Leute beim Set, die er interviewt. Und dann gibt es eben halt einen Zeitplot mit Meryl Streep, die ebenfalls Autorin ist, aber Buchautorin und nicht Drehbuchautoren. Und du hast da quasi zwei Geschichten, die ineinander laufen. Nicolas Cage spielt gleichzeitig auch seinen Bruder von dem Drehbuchautor. Und sein Bruder versucht eben halt jetzt auch in die Branche einzugelangen. Und sein Bruder legt ihm, der wohlbemerkt bei ihm wohnt, legt ihm dann so die ganze Zeit irgendwelche Scripts vor und er sagt dann andauernd, wie scheiße das Script geschrieben ist und sein Bruder schwärmt ihn dann die ganze Zeit vor, ja, ich will auf jeden Fall in diesem Business, will ich Fuß fassen und er ist dann eben halt total genervt von den Aussagen seines Bruders und während bei dem Sideplot dann eben halt die ganze Zeit der Niedergang einer Buchautorin, die eben halt so total darauf vertieft ist, Geschichten über Orchideen zu schreiben, wo es dann eben halt darum geht, dass es skrupellose Orchideenräuber gibt, die in den Sumpf gehen und andere dafür töten, bloß um wertvolle Orchideen zu bekommen. So ist dann Nicolas Cage, ist dann quasi als Drehbuchautor, er ist auf dem absteigenden Ast. Er verliert irgendwelche Contracts und während er die ganze Zeit seinen Bruder schlecht redet mit seinen Ideen, schafft es dann eben halt sein Bruder eben halt Fuß zu fassen und kriegt dann auch so einen Millionendeal. Und dann irgendwann, weil er dann total abgestürzt ist und sein Bruder erfolgreicher ist, kommt er dann eben halt dazu, dass er eben halt die Geschichte von der Schauspielerin, von der Geschichte, die Meryl Streep dann quasi erzählen soll, die sie dann eben halt auch als Buch geschrieben hat. Er hat dann die Idee, dass er das dann auf die Leinwand bringt und er versucht sich dann eben halt zu treffen und während das alles passiert, ist Meryl Streep total auf dem Drogentrip und sackt total ab, lässt sich dann mit so einem Hinterwäldler ein, der eben halt so aber total fit ist in Sachen Botanik und während der Film so die ganze Zeit aufbaut in so eine Drama-Romanze, nimmt der Film gegen die Hälfte nimmt er eine totale Kehrtwendung, dass es dann eben halt darum geht, dass Leute sterben, dass Drogenexzesse sind. Also von so einem ganz langsamen Aufbau geht es dann in eine total abstruse Richtung. Und das macht diesen Film für mich so einzigartig. Ich meine, Spike Jonze ist ja sowieso einer, der Filme immer so langsam aufbauen lässt und dann in eine total abstruse Richtung lenkt. Und das sagt mir sehr zu. Allein schon, dass du Cage hier in der Doppelrolle hast, macht totalen Spaß. Und da sind so viele WTF-Momente drin in diesem Film. Also kann ich echt nur mal Leuten ans Herz legen, weil ich glaube, das war jetzt auch nicht der bekannteste Spike Jonze Film, also Adaption aus dem Jahr 2002. Absolute Empfehlung von mir. Man muss aber sagen, dass Nicolas Cage für die Rolle sogar Oscar nominiert worden ist. Tatsache, das wusste ich gar nicht. Ja, findest du es verdient? Ja, also absolut. Also ich weiß jetzt nicht, was in dem Jahr alles auf der Nominierungsliste stand, aber... Ich meine, er hat verloren gegen Adrian Brody, aber da finde ich mir nicht allzu... Weil er spielt quasi zwei Rollen. Er spielt da quasi also als dieser Drehbuchautor, der auf dem absteigenden Ast ist, der dann eben halt total introvertiert ist und Stimmen in seinen Kopf hat und dann auch diese Lehrgänge besucht, damit er eben halt nicht auf diesem absteigenden Ast ist. Und dann hast du auf der anderen Seite eben halt den Bruder, der eben halt so Erfolg bei den Frauen hat, auch wenn er eine arme Sau ist, aber dann eben halt durch seine Art eben halt Erfolg hat. Und da gibt's dann eben halt auch so Liebesbeziehungen, die nicht so klappen, weil er auf der einen Rolle so introvertiert ist. Ach, der Film macht totalen Spaß. Also Adaption aus dem Jahr 2002, eine absolute Empfehlung von mir. Aber okay, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Lotso, jetzt komm du noch mal mit einem Film. Okay, dann möchte ich auch mal einen Film nennen, der meiner Meinung nach so ziemlich qualitativ vielleicht sogar der beste Nicolas Cage-Film überhaupt ist, sträflich unterschätzt wird, weil das ist sowohl ein Film, bei dem denkst du nicht, wenn Nicolas Cage genannt wird, und bei dem denkst du auch nicht, wenn der Regisseur genannt wird, nämlich Martin Scorsese. Und zwar geht es um Bringing Out the Dead, Nächte der Erinnerung. Hast du den gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn gar nicht mal auf dem Schirm. Aber fahre fort. Bringing Out the Dead ist für mich quasi eine Art inoffizielles Sequel zu Taxi Driver. Weil Taxi Driver kennt man ja, Robert De Niro spielt ja diesen Mann, der nachts Taxi fährt und komplett gedankenverloren ist und irgendwann durchdreht. Und dasselbe ist mit Nicolas Cage in Bringing Out the Dead der Fall. Nur, dass er Krankenwagenfahrer ist und er hat ständig jemand anderes mit dem Krankenwagen sitzen und er taucht halt in eine Welt ein, er geht quasi psychisch komplett zugrunde. Und das ist unglaublich gut gespielt von Nicolas Cage. Das ist eine seiner absolut besten Leistungen jemals. Und ich verstehe nicht, warum niemand mehr über den Film redet. Vielleicht ist ja Taxi Driver doch zu ähnlich, aber ich finde, wenn man wirklich einen Film in Martin Scorseses Filmografie sucht, der an Taxi Driver vom Stil, von der Atmosphäre her herankommt, dann ist es der. Hat auch denselben Drehbuchautor, das war Paul Schrader. Und das ist ein großartiger Film, finde ich. Ist das nicht dieser Film, wo er dann auch anfängt, irgendwie mal so Wahnvorstellungen zu haben? Ich habe das so... Ja, er ist quasi kurz vorm Wahnsinn, aber das ist kein Film, wo quasi dann die totale over the top Nicolas Cage Performance kommt, sondern er spielt das tatsächlich, du siehst ihn tatsächlich an, dass er am Abgrund ist und quasi komplett zu zerbrechen droht. Und er hat halt auch zwei Kollegen, die ständig mit ihm im Krankenwagen mitfahren, die gespielt werden von Bing Rames wieder und von John Goodman, und beide auch super Job. Insgesamt. Ich würde mal sagen, da wir ja jetzt schon so in die Richtung ernstere Rollen mit Nicolas Cage gehen, ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal 2005 Lord of War einwerfen, weil auch wenn Nicolas Cage ja hier eine ernstere Rolle hat, er verliert nicht seinen Charme und seinen Witz. Es geht, ich nehme mal an, dass du Lord of War gesehen hast. Ja, selbstverständlich. Also ich finde, das ist einer seiner, also persönlich finde ich, dass es so einer seiner besten Rollen ist, weil vor allen Dingen dieser Film auch jede Menge Gesellschaftskritik hat. Also es geht schon damit los, dass ihm halt erzählt wird, dass er eben halt sich total hochgecheatet hat und er sich als Jude ausgibt und eigentlich gar kein Jude ist. Und dann irgendwann so, nachdem vor seinen Augen dann eben halt so von der Mafia jemand gekillt wird, dass er dann eben halt so den Entschluss zieht, dass er jetzt Waffenhändler wird. Und das nimmt so eine rasante Wendung, dass er eben halt so von diesem gefakten Juden dann eben halt so nicht mehr genug kriegen kann von diesem Geschäft. Also es geht einfach los, dass er seinem Bruder eine Waffe in die Hand drückt und sagt so, ja, du bist jetzt mein Kompagnon. Und dann geht das so rasant, dass sie dann irgendwann damit anfangen, in andere Länder zu reisen und da dann eben halt Waffengeschäfte abschließen und dann dadurch durch die Medien, die dann tagtäglich so, also das Ganze spielt in den 80ern zu Anfang und das sind alles so quasi ihn ermutigt, die ganzen Morde, die ganzen Kriege, die er im Fernsehen sieht und er sieht dann quasi nur das Geld und er ist dann wirklich so skrupellos und beliefert beide Seiten mit Waffen. Und scheißegal, wo es auf der Welt ist, scheißegal, welcher Warlord ihn dann einlädt und mit ihm Geschäfte abwickelt, er ist einfach der skrupellose Geschäftsmann und selbst wo eine Kinderarmee vor ihm ermordet wird und sein Bruder ihn schon davon abhalten will, eben halt weiter Geschäfte zu machen, es ist ihm scheißegal. Im Gegenteil, er setzt seinen Bruder dann auch noch unter Drogen. Also das ist ein richtig krasser Film und vor allen Dingen die Gesellschaftskritik, die in diesem Film enthalten ist, das macht diesen Film, finde ich, zu einem der wichtigsten Filme, in die Nicolas Cage jemals mitgespielt hat. Weil er ist quasi der, ich vergleiche es jetzt mal, er ist quasi der Tony Montana unter den Warlords, weil er eben halt Waffengeschäfte auf der ganzen Welt hat. Und dann gibt es eben halt auch einen Gegenspieler, gespielt von Ethan Hawke, der ist beim FBI oder beim CIA, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und er versucht ihn dann eben halt so den Garaus zu machen. Aber weil eben halt so die Geschichte eben halt so verläuft, dass dann auch irgendwann der Kalte Krieg zu Ende geht, dass die Russen dann eben halt versuchen, ihre Waffen und Panzer und alles loszuwerden. Und er dann eben halt so immer zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Und er macht sich dadurch eine goldene Nase, was aber eben halt auch mit vielen Problemen verbunden ist, um dir jetzt auch mal das Wort zu lassen. Lord of War, was soll ich dazu sagen? Nicolas Cage, großartig wieder mal. Das ist so ziemlich eine der letzten Rollen von ihm gewesen, die wirklich breitflächig Anerkennung bekommen haben. Ich kann mich ja genau anschließen, Nicolas Cage hat da seinen ganz eigenen Charme, den du auch brauchst, um Lord of War als Satire rüberzubringen. Denn es ist eigentlich ein Satirefilm. Es ist schon eine Satire, aber mit einer ernsten Botschaft, die vermittelt wird, weil es ist... Das hat gute Satire eigentlich immer. Ja, ja, aber es ist wirklich eine richtig krasse Form, wenn man es denn, nämlich jetzt in die Satire-Ecke einbringt, weil vor allen Dingen, dass da eben halt so das mit den Kindersoldaten auch so authentisch dargestellt ist, wie es nun mal die Geschichte aufweist, weil es wird ja dann auch eben halt in dieser Historie wirklich dann eben halt eingesiedelt, dass sie dann eben halt in, ich glaube Libyen oder wo das, nee, Libyen? Ja doch, es war doch Libyen, wo sie dann da sind, wo dann die ganzen Kindersoldaten da diesem einen Warlord salutieren. Ja, ich meine schon. Und das ist so authentisch alles gemacht und dann, wo dann auch der eine Warlord ihm dann eben halt so zwei schwarze Nutten hinstellt und er dann sich die ganze Zeit hinterfragt, so ja, die könnten AIDS haben und das ist richtig krass inszeniert. Also das ist ein Film, wenn man sagt, Nicolas Cage hatte keine guten Rollen, dieser Film beweist absolutes Gegenteil und ohne Nicolas Cage wäre dieser Film auch nicht so annähernd gut geworden. So weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Ich kann mir zumindest wenig Leute vorstellen, die Rolle genauso rübergebracht hätten wie er. Lord of War aus dem Jahr 2005 ist für mich ein Must-See-Film. Ja, dem schließe ich mich an. Okay, Lotso, jetzt haben wir Lord of War abgehakt, wo es um eine ziemlich ernste Botschaft geht. In welche Richtung wird uns jetzt der Film treiben, den du uns jetzt hier nennen wirst? Also, wenn man Nicolas Cage Filmografie ansieht, merkst du halt, dass das Ganze bei ihm immer bestimmte Phasen hatte. Anfangs, wo er halt noch nicht so bekannt ist, da ist er mehr in ernstere Projekte und in die Projekte reingegangen und hat sich quasi hochgearbeitet. Er ist ja auch, ich meine, der Neffe von Francis Ford Coppola und er gehört da diesem Coppola-Clan an. Und er hat in mehreren Filmen von Francis Ford Coppola mitgespielt, wollte sich aber von diesem Coppola-Stigma lösen, hat sich daher auch in Nicolas Cage umbenannt, damit er es quasi von selbst nach oben schafft. Danach hat er sich in ein paar Komödien profiliert, aber die ganzen ernsten Filme noch quasi mit am Laufen gehalten, bis er in Leaving Las Vegas den Oscar bekommen hat. Und nachdem er den Oscar hatte, ist er komplett durchgestartet, hat in Actionfilmen mitgespielt. Nach den 90ern, also mit 9-11 waren übertriebene Actionfilme nicht mehr so angesagt, hat er wieder versucht, sich in Projekten zu profilieren wie Adaption und Lord of War. Und dann kam irgendwann der Karriereknick bei ihm. Er hat ja auch teilweise in vielen B-Movies mitgearbeitet. Also ja, bei uns waren es B-Movies, weil nicht alles lief mit Nicolas Cage hierzulande im Kino, was dann bei uns dann Direct-to-DVD erschienen ist. Aber was auch so, zumindest wenn man jetzt so die letzten 6-7 Jahre zurückblickt, also viel Erfolg hatte er ja auch nicht mit seinen Streifen. Es kommt drauf an, welche. Also es hat nicht alles Verlust gemacht, sage ich mal. Aber das Ding ist halt, dass Nicolas Cage schwer pleite ist, weil ich weiß nicht, ob du die Geschichten da seiner Pleite kennst. Nee, aber du darfst gerne fortfahren. Nicolas Cage ist halt ein Exzentriker in einem bestimmten Sinn, dass er die bescheuertste Kaufsucht aller Zeiten hat. Der hat sich halt immer den übelsten Scheiß zugelegt. Der hat sich ein ganzes Schloss in Bayern erkauft. Der hat sich einen Meteoriten gekauft, ein Dinosaurier-Skelett, also Scheiße, die kein Mensch braucht. Und das hat dann irgendwann solche Ausmaße angenommen, dass er es nicht mehr bezahlen konnte. Und dann hat er quasi jede Rollen angenommen, die ihm angeboten worden sind. Dann waren dann halt auch ein paar Pflaumen bei, als vor allem Ghost Rider sich doch als Enttäuschung erwiesen hat. Ja, also Ghost Rider ist so ein Ding, um jetzt da mal einzuleiten. Ich bin ein absolut großer Marvel-Fan, aber ich weiß bis heute nicht, warum man 2 Teile von Ghost Rider gemacht hat. Ich meine, der erste, ich weiß nicht, ob er ein kommerzieller Erfolg war, aber er war alles andere als eine gute Comic-Verfilmung und vor allem, ich finde, Nicolas Cage war in dieser Rolle fehlbesetzt. Das sage ich ganz ehrlich. Ich sage auch, dass Ghost Rider meiner Meinung nach nicht unbedingt Nicolas Cages besten Film zuzuordnen ist. Einfach weil, zumindest was Ghost Rider 1 anbelangt, der Film, wo langweilig ist, sich nicht allzu sehr viel traut und Nicolas Cage, er passt in die Rolle nicht, finde ich. Stimme ich absolut mit hinzu, weil allein schon, das müsste so, ja, ich meine, Nicolas Cage, er war ja jetzt auch schon weit über 40, als der Film gedreht wurde. Ja. Ja, und ich glaube, hätte man diese Rolle mit, sag ich jetzt mal, so ein, ja, vielleicht einem Schauspieler besetzt, der 10, 15 Jahre jünger, also ich will jetzt nicht sagen, dass Nicolas Cage zu diesem Zeitpunkt alt war, aber es war absolut nicht auf Nicolas Cage zugeschnitten und es ist für mich echt ein Graus, dass man den Ghost Rider dann auch noch einen zweiten Teil gegeben hat und dann auch schon wieder mit Nicolas Cage. Echt schade, weil vor allen Dingen, du hättest aus Ghost Rider so viel machen können und diese ganze Inszenierung, die war zwar gut, also die Idee war gut, aber die Umsetzung fand ich miserabel. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Ich stimme dazu, also ich würde das so unterschreiben. Aber das Ding ist, und das ist der Punkt, auf den ich hinauskommen wollte, dann hat Nicolas Cage den Film abgeliefert, der Ghost Rider hätte werden sollen. Und die Rede ist natürlich von Drive Angry. Fuck yeah. Das ist so mit einer der unterschätztesten Filme mit Nicolas Cage. Aber man muss auch fairer sagen, auch wenn Nicolas Cage in diesem Dirty Movie mit viel Mystery und Fantasy-Elementen, viel Geballer, sag ich jetzt mal, da kannst du einfach nichts falsch machen in diesem Film. Du hast da mystische Elemente und vor allen Dingen, du hast da als Gegenspieler William Fichtner. Wie geil ist das denn bitte? Das ist so ein rasanter Trip. Quasi der Buchmacher aus der Hölle und das macht so Bock, dieser Film. Aber Lotso, ich bin gerade echt unkontrolliert. Schneid mal einfach den Plot von Drive Angry an. Ich lenk dann irgendwann ein. Ich kann deinen Hype so gut nachvollziehen, weil Drive Angry ist der Film, er weiß genau, was er sein will. Er weiß, dass das jetzt nicht die Mega-Qualitätsbombe wird, auch nicht, dass er der große Riesen-Blockbuster wird. Aber das ist so ein Film, da merkst du, dass jeder am Set Spaß mit seiner Rolle hat, weißt du? Weil die genau wissen, okay, das wird over the top. Und es ist gut für das, was es sein will. Es ist, ich will nicht mal Hochglanz-Trash sagen, denn er ist nicht langweilig. Er triumphiert in dem, was er vorhat, quasi. Und Nicolas Cage ist tot. Damit beginnt der Film. Er ist gestorben. Und er bricht in einem Auto aus der Hölle aus, weil seine Enkelin, ein Säugling, von einer Satanistensekte entführt worden ist und jetzt, glaube ich, geopfert werden soll, richtig? Genau, genau. Und er versucht eben halt, das Baby zu retten. Er dringt aus der Hölle raus, um sein Kind zu retten. Wie fucking awesome ist das denn? Das ist die erste Szene des Films. Du siehst quasi dieses Auto, es ist eine Dodge, meine ich, und ja. Er bricht in diesem Auto die Höllentore kaputt und fährt auf so einem Art steinernen Highway auf einmal an die Oberfläche. Und das ist so gut. Die Schießereien machen alle Bock in diesem Film. Und das Ding ist halt, dass während er nach diesem Sektenführer sucht, befreundet er sich noch mit Amber Heard ein, die eigentlich eine einfache Kellner ist, aber die arbeiten dann zusammen. Und er wird halt noch zusätzlich verfolgt von dem Buchhalter aus der Hölle. Denn es geht gar nicht, dass jemand, der schon tot ist. Gespielt von William Fichtner. Und der liefert auch eine richtig krasse Rolle in diesem Film ab. Das ist das, was ich gerade sagen sollte. Es ist fast schon unfair, Drive Angry als Nicolas Cage-Film zu bezeichnen, weil William Fichtner den Film quasi ausmacht. Das ist eine der besten Performances, die man in diesem Genre überhaupt, finde ich, antreffen kann. Also ich finde, man hat alles, was man in Ghost Rider hätte einbringen können, hat man in Drive Angry eingebracht. Und ich finde es zu Unrecht, dass dieser Film nur eine fucking 5,5 aktuell auf der IMDb hat. Der kam bei den Amis überhaupt nicht an. Und ich verstehe das bis heute nicht. Es ist quasi, der Film hat quasi so was, quasi so diese Grindhouse-Filme einfangen wollten, hat dieser Film wirklich mit drin. Und es, ey, dieser Film macht so Bock. Ich kapier's bis heute nicht, dass der so mittelmäßig von den Kritikern bewertet wird. William Fichtner ist super. Punkt. Er spielt halt diesen Buchhalter aus der Hölle und er ist genauso, wie man sich einen Buchhalter vorstellt, ständig im Anzug unterwegs, ein bisschen verklemmt, aber er hat faustdick hinter den Ohren, weil er ermittelt quasi Nicolas Cage hinterher. Und dann kommen Leute ihm in den Weg, die nicht unbedingt die freundlichsten sind, weil das ganze Spiel, glaube ich, in den Südstaaten. Und William Fichtner killt die Leute so weg und rückt sich danach die Krawatte zurecht. Er ist quasi der classy Motherfucker schlechthin. Und Drive Angry hat so großartige Szenen, über die man reden kann. Zwei meiner Lieblingsszenen ist eine, William Fichtner rast in einen Truck auf eine Hydraulikanlage zu, während im Hintergrund That's the way I like it läuft. Das ist so krank, wie es klingt. Der allerbeste Moment mit Nicolas Cage ist, meine ich, Nicolas Cage hat die genialste Sexszene, die ich jemals gesehen habe in diesem Film. Nicolas Cage hat die Sonnenbrille auf dabei, er ist komplett angezogen und auf ihm reitet eine komplett nackte Frau. Nicolas Cage raucht, er hat eine Whiskyflasche in der Hand und auf einmal kommen böse an und stürmen quasi den Raum, um Nicolas Cage zu erschießen. Und Nicolas Cage zückt die Knarre, fängt an, sich einmal quer durch den Raum zu schießen, ohne dabei aufzuhören, weiter zu saufen, weiter zu rauchen und die Frau zu ficken, die komplett verängstigt ist. Das ist, ja, ich erinnere mich an die Szene. Die Szene ist so geil. Das ist so abgefahren. Also das ist so einer meiner absoluten Favorites mit Nicolas Cage. Also wie schon eben angemerkt, der Film wird nicht komplett von Nicolas Cage getragen, aber dieser Film macht einfach Bock. Also wer so ein bisschen auf Action, Grindhouse und, sage ich jetzt mal, düstere Effekte steht, eine absolute Empfehlung von mir, Drive Angry. Ich denke mal, da sind wir einer Meinung. So, das ist so einer der coolsten Filme überhaupt, Drive Angry. Was Nicolas Cage ausmacht, also wie am bekannten, sind halt seine Over-the-Top-Performances. Und wer wirklich auf einen Film aus ist, der übertrieben ist ohne Ende und der richtig, richtig Bock macht, der ist mit Drive Angry bestens verdient. Das ist quasi beste Ware, da kann man sich mit Freunden hinhocken, ein Bier trinken und man hat quasi den besten Abend aller Zeiten. Amen. Okay, da du ja jetzt Drive Angry eingeschnitten hast, so würde ich jetzt mit einer Rolle kommen, die so ungefähr so zur selben Zeit, das war ein, zwei Jahre vorher. Es war keine große Rolle, aber sage ich jetzt mal, auch keine tragende Rolle. Aber ich rede hier von der Performance als Big Daddy in Kick-Ass, wo er quasi den Vater von Hit-Girl spielt. Jeder, der Kick-Ass schon mal gesehen hat, weiß, wie abgefuckt Chloe Moretz als Hit-Girl ist, zumindest im ersten Kick-Ass. Und er spielt einfach Big Daddy. Und er hat zwar keine große Rolle und es ist auch keine lange Rolle, die er hat in diesem Film. Und der Film lebt auch absolut nicht von dieser Rolle, aber anhand schon von seiner Präsenz, dass Nicolas Cage hier einen Superheld spielt. Und jetzt muss ich mal zurückrudern. Es wäre ja beinahe mal passiert, Ende der 90er, dass Nicolas Cage die Rolle von Superman übernommen hat, weil Tim Burton war damit beauftragt, dass die einen Superman-Film inszenieren sollten. Leider haben sie das Budget nicht auf die Kette bekommen und deswegen wurde dieser Film auch nie fertiggestellt. Und jetzt kam es wirklich dazu, es hat dann wirklich 10-12 Jahre gedauert, bis der Nicolas Cage wirklich einen Superheld spielen durfte. Und ja, okay, man kann sich jetzt streiten, ist Ghost Rider ein Superheld? Ich sage eher jein. Und in Kick-Ass als Big Daddy war er wirklich ein Superheld. Und kann ich kurz einhaken? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zum Kern ist, aber Nicolas Cage ist der größte Comic-Nerd ever in Hollywood von den Darstellern her. Superman war immer seine Traumrolle und man merkt wirklich an seiner Biografie, wie wichtig Comics für ihn sind. Er hat sich Nicolas Cage genannt, also er hat sich das Pseudonym zugelegt wegen Luke Cage von Marvel und er hat seinen Sohn Kal-El genannt. Okay, das war jetzt... Ohne Scheiß. Das war jetzt ein Fact, den wusste ich jetzt gar nicht, aber wie awesome ist das denn? Also allein deswegen kriegt jetzt Nicolas Cage noch mal mehr Sympathiepunkte von mir. Nicolas Cage ist wirklich der übelste Comic-Fan überhaupt. Er hat immer versucht, was durchzusetzen und Ghost Rider war quasi eine Trostpflasterrolle für ihn, weil er immer unbedingt mal eine Comic-Verfilmung drehen wollte. Und als aus Ghost Rider nichts wurde, hat er dann mit Kick-Ass noch mal die Chance gehabt, was Gutes abzuliefern. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in den Kampfchoreografien war, aber ich nehme mal an, das waren Stunt-Doubles gewesen. Die lassen sich auf jeden Fall sehen, auch wenn Big Daddy jetzt nicht die größte Rolle in diesem Film hat, aber das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und Kick-Ass ist sowieso einer der Comic-Verfilmungen, die so unkonventionell und so brachial und mit so expliziten Szenen daherkommt. Da war Nicolas Cage auf jeden Fall gut aufgehoben in diesem Film und ich denke mal, er hatte viel Spaß am Set. Da will ich auch noch was hinzufügen, weil du hast jetzt vor allem die Superheldenseite von ihm betont, aber ich finde, Nicolas Cage spielt unglaublich gut den Vater in diesem Film. Also du merkst echt, dass er gut mit Chloe Moritz harmoniert und dass er ihr wirklich beibringen will, wie sie sich verteidigen. Er ist teilweise so unglaublich nett und freundlich. Man mag wirklich seinen Charakter in diesem Film. Obwohl es quasi eigentlich ein Arschloch ist, das seiner kleinen Tochter beibringt, Leute abzumurksen. Aber du magst den Charakter. Und dann ist er auf einmal in diesem Pseudo-Batman-Kostüm drin. Ja, vor allen Dingen, das, wo du das schon eben erwähnt hattest, dass er eben halt so ein großer Comic-Fan ist. Er versucht dann wirklich quasi diese, oh, I'm Big Daddy, diese wirkliche alte Batman-Stimme zu imitieren. Und es kommt besonders, mit der deutschen Synchro kommt es jetzt nicht so rüber, aber im O-Ton auf jeden Fall mal ein paar Szenen geben. Das macht so Bock, weil er einfach eben halt so versucht, eben halt diese raue Stimme so zu erzeugen. Das ist richtig geil, finde ich. Ja, der perfekte Film für Nicolas Cage eigentlich. Und ich bin sehr froh, dass er nicht im unterirdischen Sequel drin war. Ja, also Kick-Ass 2 war ich auch nicht so sonderlich begeistert von. Also er kommt nicht im entferntesten an den ersten Teil ran. Er hatte zwar auch ein paar gute Szenen, aber Kick-Ass 1 ist der beste Kick-Ass und selbst wenn es nochmal ein Kick-Ass 3 geben sollte, er hat es verdammt schwer, gegen den ersten Teil anzukommen. Und vor allem auch, wenn im Finale von Kick-Ass auf einmal die Titelmelodie von Für ein paar Dollar mehr spielt, dann weißt du, dass gerade Großartiges auf dich zukommt. Genau. Okay, Lotso, aber wir haben jetzt viele Filme mit Nicolas Cage genannt. Ich würde jetzt mal sagen, du schließt jetzt in dieser Aufnahme den Podcast ab und nennst uns jetzt noch einen Film und ich habe keine Ahnung, welcher es sein wird und bin mal gespannt, mit welchem Film du diesen Podcast abschließen wirst. Okay, dann nenne ich meinen All-Time-Favorite von Nicolas Cage. Und ich glaube, ich werde dafür ziemlich viel Hate einkassieren, aber ich stehe dazu. Mein Lieblingsfilm mit Nicolas Cage ist Wicker Man, Ritual des Bösen. Halt da bitte mal einen Monolog. Ich hatte nämlich so gar nicht mehr auf dem Film. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn nicht sonderlich so gut fand. Wicker Man ist alles andere als ein guter Film. Es ist quasi ein absolutes Desaster, aber der Film ist so kaputt, dass er unendlich viel Spaß macht. Und es ist ein Remake vom originalen The Wicker Man. Ich glaube, der war mit Christopher Lee aus den 70ern. Und er kommt halt nicht annähernd an das Original ran. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele über den Film so angepisst sind, weil das originale Wicker Man halt wirklich als dieser underrated Horrorklassiker gilt und dieser Film quasi ein komplett wirres Statement ist, dass sich irgendwie mit dieser Frauengesellschaft, also Nicolas Cage bekommt von seiner Ex, glaube ich, den Auftrag, seine verschwundene Tochter zu suchen und seine Ex ist auf eine Insel gegangen, wo Frauen quasi das Alltagsleben bestimmen. Es gibt zwar Männer und so weiter, aber die Gesellschaft ist ganz klar von Frauen dominiert. Und Nicolas Cage landet halt auf dieser Insel und fängt dann an, seine Ermittlungen zu unternehmen. Und was dann kommt, ist einfach so stockblöd. Jede Szene in diesem Film ist absolut großartig. Es fängt an tatsächlich der Moment, wo Nicolas Cage auf der Insel ankommt und da ist eine Frau, meine ich, die hat einen Sack bei sich. Weißt du, was Nicolas Cage in dem Moment sagt? Er deutet auf den Sack und fragt ohne Scheiß, was ist denn da drin? Ein Hai oder sowas? Das ist so random. Der ganze Film ist unglaublich random und Nicolas Cage overacted nonstop hier drin. Ich glaube, von Wicker Man gibt es auch die meisten Compilations auf YouTube, wo er einfach sagt, how to get burned, how to get burned. Und vor allem versucht irgendwie der Film hier ein Statement zu machen. Offenbar hat das was mit Feminismus und Frauengesellschaften zu tun, aber du erfährst nicht wirklich, wie der Film sich dazu positioniert, ob er es jetzt gut oder gruselig findet. Und Frauen werden auch mit Bienen verglichen. Also Bienen sind ganz wichtig auf dieser Insel. Du hast ständig quasi so eine Bienenstock-Metaphorik, wenn quasi das gesellschaftliche Leben auf dieser Insel erklärt wird. Und da sind so großartige Szenen mit drin. An einer Stelle stürmt Nicolas Cage ein Klassenzimmer, wo gerade Unterricht stattfindet und die Lehrerin bringt quasi den Kindern bei, was Phallus-Symbole und Symbole der männlichen Unterdrückung sind. Und Nicolas Cage rastet da komplett aus und versucht da quasi eine Ermittlung in diesem Klassenzimmer anzufangen und die Kinder finden ihn alle irgendwie gruselig. Nicolas Cage klaut einem Mädchen das Fahrrad in diesem Film. Und meine absolute Lieblingsszene ist halt, wo im Finale des Films Nicolas Cage ein Bärenkostüm anhat und auf Ellen Burstyn zurennt und ihr so richtig als auf die Fresse gibt ohne Ankündigung. Nicolas Cage schlägt Frauen im Bärenkostüm. Ich weiß nicht, was ich noch groß dazu sagen soll. Das ist quasi der Film, mit dem man auf jeden Fall immer Spaß haben wird. Vor allem muss man aber sagen, dass es zwei Fassungen von The Wicker Man gibt. Und die meisten denken bei The Wicker Man immer an diese Not the Beast-Szene. Die ist im Original gar nicht mit drin. Ich glaube, das war erst ein Director's Cut oder so weiter, wo es tatsächlich die Szene gab. Ich würde auch immer empfehlen, ihn halt im Original anzusehen, weil nur da kommt Nicolas Cage's Overacting richtig krass rüber. Das ist einfach ein unendlicher Spaß. Und für Leute, die ihn sich ansehen, am Ende in der Schlussszene nochmal aufpassen, Cameo aufgrund von James Franco. Naja, also ich habe Wicker Man jetzt gar nicht so gut in Erinnerung und da ich jetzt mal tatsächlich auf die IMDb geschaut habe, also findest du tatsächlich, dass das Wicker Man Remake mit Nicolas Cage underrated ist? Ich will nicht sagen underrated, das Ding ist Trash, Punkt. Aber es ist wirklich quasi die Sorte Film, wo du sagst, okay, das ist so scheiße, dass es wieder genial ist. Okay, aber halten wir doch, denke ich mal, an dieser Aufnahme fest. Nicolas Cage kann ein guter Schauspieler sein. Er hatte nicht immer in seiner Filmografie gute Rollen aufzuweisen, aber Nicolas Cage kann gutes Acting. Nicolas Cage ist ein legitim guter Darsteller. Er hat den Oscar für Leaving Las Vegas zu Recht gewonnen, finde ich. Auch weil in dem Jahr die Konkurrenz nicht allzu stark war. Aber ja, ich weiß nicht, warum immer alle auf Nicolas Cage rumhacken, weil er halt nach seiner Pleite eine etwas unglückliche Rollenauswahl hat. Aber Nicolas Cage hat einen Darsteller, selbst wenn das Drehbuch komplett scheiße ist, wenn Nicolas Cage richtig Bock hat, dann hat auch der Zuschauer Bock, weil er quasi ein mieses Drehbuch mit seiner Performance retten kann, indem er quasi so am Set abspackt, dass was unendlich Gutes bei rauskommt. Man kann sagen, okay, Nicolas Cage act, das stimmt. Nicolas Cage hat Rollen, die sind für sein Overacting bekannt, aber Overacting ist auch quasi eine völlig legitime Art des Schauspiels, je nachdem, was für eine Szene oder was für ein Film gerade vorliegt. Es gibt mehrere Darsteller, die auch für Overacting bekannt sind. Auf Al Pacino hackt niemand rum, der in seinen größten Rollen, der Duft der Frauen, Scarface, eindeutig overacted. Und Al Pacino hat in den letzten 10, 15 Jahren sogar noch mehr Scheiße abgeliefert als Nicolas Cage. Also Nicolas Cage anhand seiner Rollenauswahl und anhand seines Overactings zu beurteilen, wird der Sache nicht gerecht. Denn er hat wirklich, wirklich gute Performances abgeliefert, welche wir auch hier gar nicht genannt haben. Die wegen Las Vegas, sagte ich schon, Wild at Heart und The Weatherman. Das sind Dinge, da schauspielert er wirklich grandios. Und da würde ich jetzt eindenken, solltet ihr daran Interesse haben, dass wir einen zweiten Teil aufnehmen, wo wir die Nicolas Cage-Filme besprechen, die wir jetzt hier ausgelassen haben, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Aber da ich ja jetzt ein Fuchs bin, würde ich mal sagen, in der nächsten Aufnahme, die der Lotze und ich machen, nehmen wir einen Schauspieler dran und gehen wühlen in seiner Filmografie. Ja, ich würde mal sagen, ihr bestimmt quasi den Schauspieler, in dessen Filmografie wir wühlen. Und dann picken wir uns so 4, 5 Filme raus und besprechen die dann und laden es dann irgendwann mal auf YouTube hoch. Aber es gibt einige Schauspieler. Also am liebsten würde man mir mit John Goodman noch einen Gefallen tun, aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also das ist jetzt so ein spontanes Experiment, was mir in den Sinn kommt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wo ihr meint, wir sollten mal in der Filmografie wühlen. Und das Best Rated Kommentar wird dann tatsächlich besprochen. Also wenn da jetzt, aber nennt nur einen Schauspieler. Ich weiß jetzt nicht, wer es sein wird, aber ich bin mal echt gespannt, in welche Richtung das gehen könnte. Und an dieser Stelle sage ich allen Irren, die sich jetzt diese Aufnahme gegeben haben, die jetzt wirklich random ist, ohne Notizen, ohne Skript, danke fürs Einschalten. Lotso, du hast noch ein paar Worte. Not the bees, my eyes, not the bees, not the bees.